Gesellschaft reimt tief in meiner Brust. Trotzdem lauf ich euch entgegen aus Liebe, nein, aus Frust. Ich will sie nicht mehr, eure toten leeren Augen. Ich will ihn nicht mehr, euren aufgesetzten Glauben. Und auch in Gesellschaft bin ich meist allein. Ich kann nicht überreden, nein, ich kann nur noch schreien. Und wenn ich nachts allein unter dem Sternenhimmel lieg, ja, dann schreit meine Seele, weil sie davon nichts mitkriegt. Und ich will raus aus diesem Film, der sich mein Leben nennt. Ich will raus aus diesem Film, in dem ihr mir nachrennt. Ich will rein in ein neues Leben, ein Leben, das auch lebt. Ich will rein in ein neues Leben, in dem meine Erde bebt. Und ihr kauft weiter schöne Sachen, lasst die Augen mit Gold lackieren. Doch dann lieblos weggeworfen müsst ihr in eurem eigenen Dreck krepieren. Und wenn ich eure Kindeskinder auf den Straßen spielen sehe, mit toten Augen ungeboren, ich sag euch, das tut weh. Ich will sie nicht mehr, eure abgestumpfte Welt. Ich will sie nicht mehr, eure Straßen voller Hass geteert mit Geld. Ich will sie nicht länger ertragen, eure ach so tollen Sachen. Ich will es nicht länger ertragen, euer aufgesetztes Lachen. Ich will raus aus diesem Film, der sich mein Leben nennt. Ich will raus aus diesem Film, in dem ihr mir nachrennt. Ich will rein in ein neues Leben, ein Leben, das auch lebt. Ich will rein in ein neues Leben, in dem meine Erde bebt.